Drittens, welche grundsätzlichen, sozusagen allgemeinmenschlichen Werte und Orientierungen waren damals für ihr politisches Verständnis und ihre politischen Auffassungen maßgebend? Und welche Unterschiede gibt es möglicherweise zu ihren heutigen grundsätzlichen allgemeinmenschlichen Werten und Orientierungen? Gegebenenfalls Nachfrage, und worum kam es zu diesen Unterschieden? Also auch auf die Gefahr hin, dass jemand sagt, naja, typisch habe ich nicht anders erwartet. Also mit dem Begriff grundsätzliche allgemein menschliche Werte und Orientierungen kann ich politisch nichts anfangen. Das müsste näher definiert werden, um hier eine verwertbare Antwort zu geben. Ich will in einem Interview keine Fragen mit einer Gegenfrage beantworten. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Aber ich bitte Sie zunächst mal zu präzisieren, was Sie unter grundsätzliche allgemein menschliche Werte und Orientierungen verstehen. Das klingt nach liberalistischem Blabla, tut mir leid.